Just as an introduction? Zur Einleitung. Psalm 51:10. Psalm 51, Vers 10. Lord, bless this, and we pray in Jesus' name. Herr, segne das in Jesu Namen. Amen. Amen. It says, create in me a clean heart, O God. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. And renew a steadfast spirit within me. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Do not cast me away from your presence. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Do not take your Holy Spirit from me. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. In verse 12. Restore to me the joy of your salvation. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. And sustain me with a willing spirit. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. What translation do you have? Ich habe hier eine Luther-Übersetzung. Wortwörtlich heißt es: Who has the Elberfelder with them? Can you lend him your Elberfelder? Yeah. Mm-hmm. Elberfelder goes right along with mine. Elberfelder ist da schon genauer in der Hinsicht. Yeah. Let's read verse 12 again in the Elberfelder. Lesen wir den Vers. In der deutschen Übersetzung ist auf jeden Fall der 14. Vers. Ich lese ihn jetzt. Yeah. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. So restore to me the joy of your salvation. Stell wieder her die Freude in meiner Errettung. In deiner Errettung. In your or my salvation? You have deines. The legalistic version or the grace version? Hast du die legalistische oder die Gnadenversion? Restore to die Freude me deines Heils. You made a mistake. Deines Heils. Ja. Okay. That is the mistake of the ages, right there. Das hier ist genau da ist der Fehler der gesamten Weltgeschichte. That was a Freudian slip by Gerald. That was a Freudian slip. Das war ein freudscher Versprecher. Ja. A what? Das war ein freudscher Versprecher. A Freudian slip. Yeah. Is that the same? Yeah. Okay. Good. Yeah. Good. Good. Just wanted to make sure. See, restore to me the joy of your salvation or of my salvation. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils oder meines Heils. It's not my salvation. Es ist nicht meine Rettung. It's his salvation. Es ist seine Rettung. And this is where the joy begins. Und hier fängt die Freude an. Restore. Stell wieder her. Means to return something to its original state. Es zurückführen zu seinem Originalzustand eigentlich. Restore something which has been lost. Etwas wiederherstellen, was verloren war. Return something that has been lost. Etwas zurückbringen, was verloren war. The word is used in the book of Nehemiah. In Nehemiah findet man das auch, Nehemiah wanted to restore the walls of Jerusalem. Nehemiah wollte die Mauern Jerusalems wiederherstellen. To the way that they were. Ebenso wie sie mal waren. And David prays here, restore to me. Und David betet darum, stell wieder her zu mir. The joy. Die Freude. We can put a lot of words in for joy. Wir können Freude mit vielen Worten ersetzen. Restore to me. Stell wieder her. The peace. Den Frieden. The power. Die Kraft. The vision. Die Vision. The call. Den Ruf. That sense of purpose. Diesen Sinn, diesen tiefen Sinn. The blessing. Den Segen. Of your salvation. Deine Errettung. The Apostle Paul said to the Galatians. Der Apostel Paulus sagte den Galatern. Chapter 3, Kapitel 3, verse 15. Vers 15. He said, "Where is the sense of blessing? Wo ist dieses Gefühl des Segens, that you had, das ihr hattet? We had a sense of blessing. Wir hatten einen Segensgefühl. You would have given me your own eyes. Ihr wäret bereit gewesen, ja sogar eure eigenen Augen mir zu geben. The Apostle Paul was going blind." Der Apostel Paul war ja mal blind. He couldn't see. Er sah nicht. In the book of Acts, he couldn't see the high priest. In der Apostelgeschichte erkannte er nicht den Hohepriester. And he says to them, "You would have given me your own eyes." Ihr hättet mir sogar eure eigenen Augen gegeben. Where's the sense of blessing that we once had? Wo ist dieses Gefühl des Segens, der einmal da war? Things that were once normal to us in the Lord. Dinge, die für uns früher selbstverständlich waren mit Gott, can be lost. Die können verloren gehen. In Hebrews, turn to Hebrews chapter 3. Hebräer 3, bitteschön. Our salvation is not lost. Unsere Errettung ist nicht verloren. Unless it was my salvation. Außer es war meine Errettung. My salvation can be lost. Meine Errettung die kann verloren because gehen, it's my works. Weil es sind meine Werke. But his salvation can't be lost. Aber seine Errettung kann nicht verloren because gehen. Psalm 3:8 says salvation is of the Lord. Weil im Psalm 3:8 steht, die Errettung ist des Herrn. Colossians 3:1, my life is hid with Christ. Kolosser 3:1, mein Leben ist verborgen mit Christus. And just to close here in verse 12. Abschluss Vers 12. Hebrews 3. Hebräer 3 Vers 12. Take care, brethren. Seht zu, Brüder, that there be not in any one of you an evil unbelieving heart. Dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. That falls away from the living God. Im Abfall vom lebendigen Gott. This is what happened with David. Das ist mit David passiert. He fell into adultery. Er fiel in den Ehebruch. He murdered one of his best friends. Brachte einen seiner besten Kameraden um. And he fell away from the living God. Und ist vom lebendigen Gott abgefallen. He lost something that he once had. Er verlor etwas, was er ursprünglich besaß. Verse 13, but encourage one another. Sondern ermuntert einander. Day after day. Jeden Tag. As long as it is still called today. Solange es heute heißt. Why? Warum? So that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. It implies that every single one of us can be hardened by the deceitfulness of sin. Damit wird angedeutet, dass jedem das passieren kann, dass er durch den Betrug der Sünde verhärtet werden kann. The deceitfulness of sin causes me to forget my former state. Der Betrug der Sünde lässt mich meinen ursprünglichen Zustand vergessen. Forgets me, it causes me to forget the blessings I once had. Es verursacht, dass ich vergesse den Segen, den ich einmal gehabt habe. I look back and it appears to me like an illusion. Es scheint mir im Rückblick wie bloß eine Illusion. But actually, I'm living now in the illusion. Tatsächlich lebe ich aber jetzt in einer Illusion. I forget the joy. Ich vergesse die Freude, the peace, the power, den Frieden, die Kraft, the prayer, das Gebet. Suddenly I don't know what spirit I'm of. Es ist mir nicht mehr bewusst, welchem Geist ich angehöre. Sin is deceitful. Die Sünde ist betrügerisch. Because it causes me to forget. Weil ich durch sie vergesse. But I can remember, aber ich kann mich erinnern, like David did, so wie David das in brokenness, in Gebrochenheit. Lord, restore to me. Herr, stell mir wieder her. He's thinking back. Er denkt zurück. He's thinking at his situation. Denkt an seine Situation. He's remembering. Er erinnert sich. And he's saying, Lord, und er sagt, Herr, restore to me, stell mir wieder her, the joy of thy salvation, die Freude deiner Errettung. Bring it back. Bring sie zurück. I'm like the walls of Jerusalem. I've been broken down. Ich bin wie eine niedergerissene Mauer in Jerusalem. I've let something come in my life that had not been in my life for years. Ich habe etwas in meinem Leben zugelassen, was ich nicht nie reingelassen hatte davor. Whether it's music, ist es, ob es jetzt die Musik ist, or whether it's some kind of an addictive chemical, oder etwas, eine chemische Abhängigkeit, drugs, Drogen, or you once had a problem with alcohol, oder du hast einmal ein Problem mit Alkohol, or sensuality, or whatever, Sinnlichkeit, was or auch immer, greed, or jealousy, Geiz, something that was once on the side, was einmal auf dem Regal stand, has creeped back in, ist jetzt auf einmal mittendrin, deceitfully, trügerisch, and we've given a place to something, und wir haben dem einen Platz gegeben, and now how do I get out of it? Und wie komme ich da wieder raus? I can sin, ich kann sündigen, by going to the law, indem ich zum Gesetz zurückgehe. If I live by the law, I'm living in sin. Wenn ich nach dem Gesetz lebe, lebe ich in Sünde. Romans 14:23. Römer 14:23. Anything less than faith is sin. Alles was weniger, geringer als Glaube ist Sünde. Legalism is sin. Das heißt, Legalismus ist Sünde. Because it is contradictory to faith. Weil es dem Glauben widerspricht. Legalism is faith in myself. Legalismus ist Glaube an mich selbst. Versus faith in God. Anstatt Glaube an Gott. So here we are. Hier sind wir. Just for a moment. Maybe there's something. Vielleicht ist etwas da. You can remember. Und du kannst dich erinnern. You were once a soul winner. Du warst einmal ein Seelengewinner. But that's gone. Aber das ist weg. You once invested in people. Du hast einmal in Leute investiert. You once prayed fervently. Du hast einmal feurig gebetet. What restores me? Was stellt mich wieder her? My own effort? mein eigenes Bemühen? Schaue ich zurück und sage, I need to restore to myself. Ich muss für mich wiederherstellen. The joy of my salvation. Die Freude meiner Errettung. No, it starts with the prayer. Nein, es fängt mit einem Gebet an. Starts with Psalm 51. Mit Psalm 51. Starts with a bended knee. Mit einem gebeugten Knie. And a humble prayer. Und einem demütigen Gebet. To the Lord. Zu dem Herrn. Who holds my salvation. Der meine Errettung hält. Lord, restore to me. Herr, stell wieder her. The joy of my salvation. Die Rettung, die Freude deiner Rettung. Thank you, Gerald. Restore to me my vision. Stell mir die Vision wieder. My prayer life. Mein Gebetsleben. My study life. Mein Studienleben. My discipleship. Meine Jüngerschaft. My sense of serving. Meinen Sinn nach des Dienens. My fervency for the lost. Meine Eifrigkeit nach den Verlorenen. Restore these things unto me. Stell diese Dinge wieder her. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And He does it. Und tut es. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you today. Vater im Himmel, danke. That you are our salvation. Dass du unsere Errettung bist. It's by grace through faith. Es ist aus Gnade durch Glauben. Not of ourselves. Nicht aus uns selbst. It's your gift. Es ist dein Geschenk. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's have Pastor Matt come up and preach to us. I was studying this afternoon. Als ich diesen Nachmittag studierte. And I think this is the third week now I've been before you on a Wednesday evening. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Mittwochabend, den ich vor euch stehe. And I was just thinking about my friendship with your pastor. Und ich habe über meine Freundschaft mit eurem Pastor nachgedacht. And I was just really blessed. Ich bin so gesegnet dadurch. Because ever since the day that I got saved, seit ich dem Tage, an dem ich errettet worden bin, our friendship has been an iron sharpeneth iron friendship. Unsere Freundschaft war immer wie eine von zwei eisernen Klingen, die sich einander schärfen. For 26 years now. Und das ist schon seit 26 Jahren. 26 years as of I think yesterday. Ich glaube gestern mit dem letzten Tag. When I went to my first Bible study and I got saved. Ich denke an das erste Jahr der Bibelschule. But the amazing thing is through these quarter of a century. Was so erstaunlich ist in diesem Vierteljahrhundert. It has always been an iron sharpeneth iron. Es hat immer das Eisen geschliffen. It has always been a godly word of God fellowship. Es war immer eine göttliche Beziehung auf Grund des Wortes Gottes. There, I thought back, and there has never been familiarity. Da war nie eine Übervertrautheit. And I was just weeping because I was just so honored. Und ich habe geweint. Ich war so geehrt. To be here. Wirklich so geehrt von Gott, dass ich hier sein kann. And to work with one of my dearest friends. Und mit einer meiner teuersten Freunde zusammenarbeiten zu können. And then not just that. Nicht nur das. I've worked with six pastors. Ich habe mit sechs Pastoren zusammengearbeitet. Jeder von ihnen war erstaunlich. But I have never had a pastor. Ich habe nie einen Pastor gehabt. Give me their pulpit like this. Der mir so seine Kanzel and trust me something. Gibt und mir etwas anvertraut. That he considers very dear. Was er für so kostbar hält. And that's you. Und das seid ihr. And I was just really broken. Und ich war wirklich thankful to God. Gebrochen und Gott gegenüber dankbar. So it's really just a real honor for me. Und es ist für mich wirklich eine Ehre, da zu stehen. Okay, in 2 Timothy. In 2. Timotheus. It's amazing that in 1 Timothy. Es ist erstaunlich, weil im 1. Timotheus. Is quite different than 2 Timothy. Der ist ein bisschen anders wie der 2. Because 2 Timothy, Paul knows that his end is near. Im 2. Brief weiß Paulus, dass sein Ende unmittelbar bevorsteht. And it is much more personal. Es ist viel persönlicher. As a father talking to a son. Wie ein Vater, der mit einem Sohn spricht. And it's interesting because what Timothy went through, was Timotheus durchgemacht hat, are the things you and I go through. Waren so Dinge, die du und ich durchmachen. And just like what Pastor Rob was sharing. So wie Pastor Rob jetzt eben das erwähnte. This goes so well with what he's just shared. Das lässt sich so leicht verbinden mit dem, was er gerade uns gesagt hat. Because with every problem. Weil mit jedem Problem. Doesn't matter what it is. Ganz egal, was es ist. There's only really one answer. gibt es nur eine Antwort. And then we're going to talk about that a little more. Und darüber werden wir ein bisschen näher sprechen. Let's pray. Beten wir. Father, we ask that you would just anoint these words. Vater, wir bitten, dass du diese Worte wirklich jetzt salbst. Thank you, Father, for what you've shared with us so far. Danke, Vater, für das, was du uns bereits Thank mitgeteilt you, hast. Just bless Danke, this Gott. Time now. Segne diese Zeit jetzt. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen beten wir. It's interesting because the heartbeat of Paul is brought out here in 2 Timothy. Es ist wichtig, interessant, es wird der Herzschlag des Paulus wird hier sichtbar gemacht. He's the pioneer of grace. Er ist der Pionier der Gnade. And we catch a glimpse of his heart. Und wir sehen einen Schimmer aus seinem Herzen. And it's interesting because you could sense through his writing. Man kann durch seine Schrift hin spüren, that he thinks about everything he writes. Dass er wirklich nachdenkt über alles, worüber er schreibt. We're just going to read a few verses here. Wir wollen ein paar Verse lesen. And 2 Timothy 1, in 2. Timotheus Kapitel 1, verse 3. Vers 3. I thank God, whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, as without ceasing, I remember you, Timothy, in my prayers, night and day. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. When I call to remembrance, verse 5, the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. For God has not given us a spirit of fear, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, but of power and of love and a sound mind, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, nor of me his prisoner, noch meiner seines Gefangenen, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. And so Paul writes to this man, this young man that he loves. Paulus adressiert diesen jungen Mann, den er liebt. And Timothy was going through the bumps and the bruises of his walk with God. Timotheus, der ist einfach über die ganzen Bodenwellen und Schlaglöcher drüber gegangen. Being challenged beyond his own personal strength. Und wurde herausgefordert jenseits seiner persönlichen Kraft. Just like we go through. So wie wir das durchmachen. It's like when you get married and you have a child. Wenn du heiratest und du hast ein Kind. And you're so excited, boy, I have a child. This und du is great. Bist so froh über dieses Kind. Then your bills just start piling up. Aber die Rechnungen steigen und werden höher. And now you're challenged like never before. Jetzt wirst du herausgefordert wie noch nie zuvor. And so in Paul is writing to Timothy here. Paulus schreibt dem Timotheus. And he's saying, I love you. Und er sagt, ich liebe dich. And my thoughts of you, I remember the sweet times we had together. Und die Gedanken an dich und ich erinnere mich an die süßen Zeiten, die wir gemeinsam hatten. But there's an answer to all of this. Aber es gibt eine Antwort zu all dem. You see, the first problem that Timothy was dealing with. Das erste Problem, mit dem Timotheus zu tun hatte. See if this matches up with you. Schau, vergleich das mit euch jetzt. Number one, he felt very alone in his feelings of deficiencies. Er hat sich allein gefühlt in seinen Gefühlen der Inadäquatheit. Did you ever feel like, my gosh, I'm all alone, I feel like I'm just left out to dry? Habt ihr euch jemals gedacht, ich fühle mich so allein, völlig im Trockenen? Those feelings have been around for over 2000 years. Diese Gefühle gibt es schon seit 2000 Jahren. But the amazing thing is that in verse 3, aber in Vers 3, da ist es erstaunlich, Paul says, I'm praying for you, Timothy. Da sagt Paulus, ich bete für dich, Timotheus. You're not alone. Du bist nicht allein. You're not alone. Du bist nicht allein. I understand, just like it says in Hebrews 4. So wie es steht in Hebräer 4, ich verstehe. We have that high priest that has felt our infirmities. Wir haben diesen Hohepriester, der unsere Schwachheiten gespürt hat. And that high priest prays for you and I every day. Und dieser Hohepriester betet für dich und mich jeden Tag. And then the other number two. Nummer zwei. He felt like he was faithless. Er fühlte sich glaubenslos. And what does Paul say? Und was sagt Paulus? Verse 5. Vers 5. He says, Timothy, remember your spiritual heritage. Timotheus, erinnere dich deines geistigen Erbes. Go back. It's like what Pastor Rob was just saying. So wie Pastor Rob jetzt sagte gerade. Go back to the time when you were ordained by me. Erinnere dich an die Zeit, als ich dich ordinierte durch Handauflegung. And Timothy, I am a personal testimony that you have been a man of faith. Und Timotheus, ich bin ein persönliches Zeugnis, dass du ein Mann des Glaubens bist. And it was so clear God has called you. Und es ist so klar, dass dich Gott berufen hat. And the third thing, und das dritte, was he wrestled with his calling. Er hat mit seinem Ruf gerungen, mit seiner Berufung. And again, he points him to that day, und er zeigt auf diesen Tag, weist er hin, when God called him. Als Gott ihn berief. I remember my second year in overseas when I was pastoring in Florida. Als ich ein Pastor in Florida war, in meinem zweiten Jahr. And I was sharing with this with Pastor Rob earlier. Ich habe das mit Pastor Rob erst vor kurzem besprochen. And by the second year, im zweiten Jahr, the newness of it all wore off. Dann war sozusagen das alle das Neue ist langsam alt geworden. And as the overseeing pastor, I experienced things I never experienced in my life. Und als der beaufsichtigende Pastor habe ich Dinge erfahren wie noch nie zuvor in meinem Leben. People confided to me things I never wanted to hear. Und Leute haben mir Sachen anvertraut, die ich nie hören wollte. Because I didn't, there's so many things they shared with me, I didn't have an answer. Die haben mir so viele Dinge anvertraut, für die ich keine Antwort hatte. I would have loved to have an answer, but what do you say to some of these? Ich hätte so gerne ihnen eine Antwort gegeben, aber was sagte ich ihnen bloß? And then there were other things that were going on that was just direct satanic attack. Dann sind andere Dinge passiert, direkte satanische Angriffe. And I felt like Timothy. Und ich fühlte mich wieder Timotheus. I'm like, do I really want to go on with this? Will ich da überhaupt weitermachen? So I was talking to Pastor Wayne Hogarth. So habe ich mit Pastor Wayne Hogarth on the phone, am Telefon. And I'm sharing with him, my gosh, this is happening and this is happening. Bitte um Gott, mein Gottes Willen, das passiert. And this person shared with me their horrendous life about, I didn't know what to do. Und diese Person hat dieses schreckliche Leben mir anvertraut. And with all this stuff. Und all diese Dinge. And I'm just so burdened with these things. Und ich bin so belastet jetzt. He starts laughing on the phone. Und er fängt am Telefon zum Lachen an. And laughing. Und lacht. And I'm, what are you laughing about? Und ich frage ihn, worüber lachst du? And he said this, isn't ministry fun? Macht es nicht Spaß, einen Dienst zu führen? Macht es nicht Spaß? Ist es nicht? This is what, do you call this fun? Das nennst du Spaß? What, are you crazy? Bist du verrückt? But it just released me. Aber er hat mich freigesetzt. And I realized at that point. Und ich habe in diesem Moment erkannt, that it was not my burden. Dass es nicht meine Last war. It was the Lord's. Sondern es war die Last des Herrn. And it took me a while to finally take each burden off my shoulders. Ich habe lange gebraucht, um die Lasten einzeln abzulegen. But you know, the amazing thing was, wisst ihr, das Erstaunliche war, is this just the joy of God came in. Die Freude des Herrn kam gleich herein. You see, at that point, I did. I wanted to just take off. Go. Weil in diesem Moment wollte ich eigentlich aus dieser Situation raus. And it's amazing because here's the fourth problem Timothy was dealing with. Jetzt kommen wir zum vierten Problem, das Timotheus hatte. He wrestled with fear. Er hat mit Furcht gekämpft. And being overwhelmed and insecure. Überwältigt und verunsichert. And so here is the answer that Paul gives to his son. Und das ist die Antwort, die Paulus seinem Sohn gibt. Let's look at this again in verse 7. Vers 7. No, let's start in verse 6. Machen wir noch mit Vers 6 weiter. Therefore I remind you, Timothy. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, Timotheus. To stir up the gift of God. Die Gnadengabe Gottes anzufachen. Now stirring up the gift of God, he's saying here. Die Gnadengabe Gottes anzufachen. And it's interesting because this word gift is unique. Weil diese Wort Gabe ist hier einzigartig. The root word is charis. Das Stammwort ist Charis. Which means grace. Und das ist Gnade. But then there's this little addition to the end. Aber dann ist am Ende dann noch ein Suffix. And it's ma. Ma. Charisma. Charisma. But really, what it means is this. Aber das heißt das. Timothy. Timotheus. God has invested in you buckets of grace. Gott hat kübelweise Gnade in dich investiert. Tons of grace, more than you'll ever need. Tonnen, mehr als du je brauchst. And now what charisma is? Was jetzt Charisma heißt? Is living in the power of that grace. In der Kraft dieser Gnade zu leben. He's saying now stir up the grace of God that is in you. Fache die Gnade Gottes an, die bereits schon in dir drinnen ist, und fache sie an. Stop looking at your problems. Hör auf deine Probleme zu schauen. Stop looking at the mountains. Schau nicht mehr auf die Berge. And look at the gift. Schau auf die Gabe. Look at the love of God that He's given you. Schau auf die Liebe Gottes. Remember when He called you? Erinnere dich, als dich berief. Remember when your mother and your grandmother invested in you the promises of God. Als deine Mutter und Großmutter die Verheißungen Gottes in dich gelegt haben. Stir those things up. Fach das an. This afternoon when I was studying, als ich mich vorbereitete diesen Nachmittag, and I heard Otmar come in, hörte ich den Otmar reinkommen. And then right away, now he's got a little pond out back. Er hat einen kleinen Teich im Garten. And then I hear the water going. Und dann höre ich das Wasser murmeln. And he starts pouring in pure water into the pond. Und er hat dann ganz reines Wasser in diesen Teich hineingelegt. And it's amazing because I came out about an hour later. Eine Stunde später kam ich raus. And before that, the pond was very, very still. Vorher war der ganz, ganz ruhig, dieser Teil. Now I come out, und jetzt komme ich raus. And I see all these little pieces of algae just being mixed up and just kind of. Und ich sehe all diese Algen, diese Flankerln, wie die da herumschwimmen. They weren't there before. Die waren vorher nicht da. But you know what's happening? Wisst ihr, was passiert ist? Is through the pouring in of pure water. Durch das Eingießen des reinen Wassers. It starts mixing things up. Mischt es Dinge durch, bringing things to the surface, bringt Dinge zur Oberfläche, so they can be cleansed out. Dass sie eben dann rausgefiltert werden können. You see, the answer to our lives, die Antwort zu unserem auf unser God Leben, pours in the pure water of the Word, Gott schüttet das reine Wasser des Wortes in hinein. Ephesians 5:26. In Epheser 5:26. And automatically, you know what happens? Und automatisch, wisst ihr, was passiert? Starts shaking up the pond. Es wird dieser Teich aufgerührt. Stirring up the gift starts shaking up our pond. Die Gnadengabe anzufachen, das brings bedeutet, up a little bit of the muck. Macht, nimmt doch den Schlamm ein bisschen. Bringt den, macht den Schlamm sichtbar, ein bisschen den Dreck. Then when you have that dirt moving and things are happening, und wenn sich dann dieser Schlamm bewegt, that's a good sign. Ist das ein gutes Zeichen. Because now once it's brought to the surface, jetzt wenn es an der Oberfläche ist, now God can come in and cleanse. Gott kann das jetzt rausfiltern. God can come in and start moving in our lives. Gott kann das abschöpfen. Er kann sich bewegen so in unserem dirt Leben. Is good. Schmutz ist gut. These things are good. Sind gute Dinge. In any church that's on fire for God. In jeder Gemeinde, die wirklich feurig nach Gott ist. This is happening all the time. Passiert es dauernd. When somebody just flashes out. Wenn jemand irgendwie eben auszuckt. It's okay. Das ist im Plan dabei. It's just that the water of the Word's coming in and things are starting to happen. Das ist eben, wenn durch das Wasser des Wortes Dinge in Bewegung gesetzt werden. The answer to our lives. Die Antwort auf unser Leben. Is right here. Ist hier. Stirring up the gift. Die Gnadengabe anzufachen. And then he says this in verse 7. Und dann sagt er das in Vers 7. He says, listen, God has not given us a spirit of fear. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit this gegeben. Word fear, dieses Wort Furcht, only used twice in the New Testament, wird im Neuen Testament nur zweimal always in a negative sense. Und immer im Negativen. It means cowardice. Es ist Feigheit. Timidity. Furchtsamkeit. Fearfulness. Ja, Angst, Ängstlichkeit. As we stir up the gift in our souls. Während wir jetzt diese Gabe in unserer Seele anfachen. It immediately starts bringing up areas where we've been living in timidity. Werden wir automatisch auch daran erinnert, dass wir in Furchtsamkeit and maybe gelebt we haben. Want to run the other way. Und wir wollen jetzt in die andere Richtung laufen. But what happens is then God meets us there. Aber Gott begegnet uns dort. You see, we cry out to God, God, I see this weakness in my life. Wir schreien aus nach Gott und sagen, ich sehe diese Schwäche in meinem Leben. And God says, stir up the gift. Und Gott sagt, fach diese Gabe. Keep an eye on the grace of God. Stop looking at that. Halte ein Auge auf die Gnade Gottes und schau nicht auf das andere. You know the greatest answer for anybody wrestling with things in their lives? Die beste Antwort für jeden, der mit irgendetwas kämpft in seinem Leben. Is just show up right here whenever these doors open. Komm rein, wenn immer die Tür offen ist. Because the more you hear about the grace of God. Denn je mehr du über die Gnade Gottes hörst. The more you hear about the nature of God. Je mehr du hörst über die Natur Gottes. The more we take our eyes off of ourselves and unto Jesus. Je mehr wir die Augen von uns selbst wegnehmen und auf Jesus hinrichten. The cleansing is happening. Desto mehr ist die Reinigung. We don't have to strive. Wir müssen uns nicht abmühen. God wants to cleanse us through the building of us up. Gott will uns einfach reinigen, durch indem er uns aufbaut. And so he wants to come in, and instead of fear, er möchte hereinkommen und anstatt auf Angst, he wants to bring in, möchte reinbringen, power, Kraft, and dynamis. Dynamos. And you know what it really means here? Und wisst ihr, was es hier bedeutet? A spirit of confidence. Einen zuversichtlichen Geist. A spirit of capability. Einen Geist der Fähigkeit. He brings in that quietness and confidence. Er bringt mit dieser Zuversicht aber auch diese Ruhe. In Isaiah 30, verse 15. In Jesaja 30, Vers 15. Why? Because we're living in the Word, not in our circumstance. Weil wir leben im Wort und nicht in unseren Umständen. He says, Timothy, stop living in the circumstance. Timotheus, schau, lebt nicht mit deinen Umständen. Live in that spirit of confidence that has been given to you the moment you got saved. Lebe in dem Geist der Zuversicht, der dir verliehen wurde bei dem Moment der Errettung. Look to the promises of God and not your deficiencies. Schau auf die Verheißungen Gottes und nicht auf deine Mängel. And yes, it's a process. Ja, es ist ein Prozess. I know there were times when I would laugh at myself. Es gab Zeiten, da habe ich über mich selbst gelacht. Because there was areas where I was definitely a little Tommy timid. Weil ich war wirklich in manchen sehr eingeschüchtert in manchen Bereichen. Areas where I was challenged. Bereiche, wo ich wirklich herausgefordert war. But it's the challenge that caused me to become strong in him. Doch die Herausforderung machte mich stark in ihm. And then the last thing is this. It says that, well, not the last thing, it says the spirit of love. Und das letzte, der Geist der Liebe. Now I love this because I never saw this definition quite this way. Ich sah diese Definition nie so. Because it is a love, it's the love that is needed. Es ist genau die Liebe, die nötig, benötigt wird. It literally means this. Es bedeutet buchstäblich. God's benevolence, die Wohltätigkeit Gottes, is not shown by doing what the person desires. Zeigt sich dadurch, dass sie das tut, was die Person sehnt, but God's love comes in, sondern Gottes Liebe kommt rein, as deemed and does what is necessary to the soul. Und tut das, was wirklich die Seele braucht. Prime example, John 3:16. Das beste Beispiel, Johannes 3:16. God so loved. Gott liebte so sehr. He came in with the answer. Dass er mit der Antwort kam. He gave his son. Er gab seinen Did Sohn. We know that was the what we needed as the answer? Wussten wir oder sehnten wir uns nach dem als Antwort? No. Nein. But he knew. Aber er wusste. He knew what we needed. Er wusste, was wir brauchen. So Paul saying to Timothy, listen, you live in the love of God. Paulus sagte dem Timotheus, lebe in der Liebe Gottes. He'll give you what is needed. Und er gibt dir, was notwendig ist. And the last thing he says is a sound mind. Und das letzte sagt er dann einen gesunden Verstand. He comes in with a spirit of discipline. Mit einem Geist der Disziplin, der Zucht. And self-control. Und der Selbstbeherrschung. But it's all based upon the grace of God. Aber natürlich, es ruht auf der Gnade Gottes. It's all based upon God's love filling our soul. Hat damit was zu tun, dass Gottes Liebe unsere Seele füllt. And so that we have this faith that is operating or actually motivated by love. Und wir haben jetzt diesen Glauben, der durch Liebe motiviert ist. He's saying, Timothy, stir up these things in your soul. Timotheus, fach diese Dinge in deiner Seele an. This is what's going to keep you. Das hält dich. I love what it says in Galatians 6:15. Mir gefällt Galater 6:15. It says, "For in Christ Jesus." Weil dort steht in Christo Jesu. Neither circumcision avails anything. Erreicht weder die Beschneidung was. Nor uncircumcision. Noch das Nichtbeschnittensein. Which means this: those things don't They don't matter. Diese Dinge sind völlig irrelevant. The only thing that matters, was wirklich wichtig ist, is the new creation. Die neue Schöpfung. The only thing that matters for you and I, was wichtig ist für dich und mich, is not where we came from. Ist nicht woher wir kommen. It's not what happened to us in the past. Nicht was in der Vergangenheit it's uns passiert ist. It's not what we were living in when we first walked into the door tonight. Und auch nicht womit, mit welchem Gedanken wir da rein sind die Tür. It's the new creation. Es ist die neue Schöpfung. So we fellowship in the new creation. Also haben wir Gemeinschaft in der neuen Schöpfung. Because as Pastor Rob so beautifully brought out, so wie Pastor Rob das so genau reality ausdrückte, weil das ist die Realität. Our failure is not reality. Unsere Versager sind nicht die Realität. In heaven it'll never be brought up. Im Himmel wird es nicht einmal erwähnt. And Isaiah 44:22. Jesaja 44:22. Blotted out. Ausgelöscht. It'll never ever. It was like it never happened. Als ob es nie passiert wäre. So what's reality? Also was ist die Realität? What's reality for you and I? Was ist Realität für dich und mich? The new creation. Die neue Schöpfung. The reality for you and I. Die Realität für dich und mich. Is that spirit of power and of love and a sound mind that's been given to us. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. And it's amazing because later on he says this, and I'm going to close with this. Später sagt er das und damit schließe ich he ab. He says, Timothy, this is what I want you to do. Timotheus, das ist was ich von dir, was du willst, so tun sollst. In 2 Timothy 1:13. 2. Timotheus 1:13. He says, hold fast the pattern of sound words. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Which you have heard from me. Die du von mir gehört hast. You see the finished work and the grace message. Das vollbrachte Werk und die Gnade. There's a pattern to it. Da ist ein Muster. It's a blueprint. Das ist wie eine Genetik. And anything that doesn't line up to that pattern. Und alles, was sich nicht an dieser Genetik hält. Throw it out. Wirf es raus. Stoß es ab. Stoß es ab. If someone who loves you and they're very well-meaning says something that doesn't line up with the finished work. Ja, selbst wenn dir wer, den du sehr liebst, was sagt, was nicht mit dem vollbrachten Werk zu tun hat. Throw it out. Wirf es raus. Get rid of it. It doesn't line up. Entledige dich dessen, weil es nicht mit dem was zu tun hat. And then the last thing he said, the last thing I'm going to bring up is 2 Timothy 2:1. Und in 2. Timotheus 2:1, das möchte ich noch erwähnen. He says, be strong in grace. Sei stark in der Gnade. Be strong in grace. Sei stark in der Gnade. Be strong in grace. Sei stark in der Gnade. Exercise yourself with the spiritual grace muscles. Übe dich und trainiere mit diesen geistigen Gnadenmuskeln. And so that what happens is you're so flooded with the grace of God. Dass du so gefüllt bist mit der you're Gnade so Gottes. Built up in how God thinks about you. So aufgebaut darin bist, wie Gott über dich denkt. When anything comes in by way of accusation, dass wenn irgendetwas im Sinne einer Anklage dir entgegenkommt, you throw it away so quickly. Dann schmeißt es so weit von dir weg. You fight off the projections. Du kämpfst es, du wirfst es so schnell weg. You just resist these things that don't line up to truth. Du widerstrebst dem völlig entschieden, was mit der Gnade nichts zu tun hat. That's how we stir up the gift. So fachen wir die Gnade. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you're moving in our lives. Weil du in unserem Leben wirklich wirkst und dich bewegst. And it's only when you have to move in our lives. Und du musst dich bewegen in unserem Leben. Or else we become stagnant. Sonst bleiben wir im Stillstand. Father, that we would, I just pray, ich bete, that every one of us, dass jeder einzelne von uns, would get an unbelievable glimpse of your grace, würde einen unglaublichen towards us, Offenbarung deiner Gnade ihm uns gegenüber bekommen, and that you would just bring to us verses on your grace, und dass du uns Verse in uns wachrufst, on your finished work, über deine Gnade, über dein vollbrachtes Werk, and Lord, that we would become students of the blueprint of grace, so dass wir die Studenten werden dieser Genetik, dieser Grundlage deines Wortes, deiner Gnade. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen.